Kundgabe 3661. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.01.1946. Seelenarbeit. Gehet in euch und erkennet eure Schwächen, und dann trachtet danach, sie zu beheben. Dies ist Arbeit an eurer Seele, dass ihr euch zu gestalten sucht zu Menschen, die in meiner Ordnung verbleiben, die so leben, wie es mein Wille ist, die also zur Liebe sich formen. Denn jede Schwäche, jeder Fehler, jede Untugend hat in der Lieblosigkeit, in der Eigenliebe seine Ursache. Sanftmut, Friedfertigkeit, Demut, Geduld, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit sind Zeichen der Liebe zum Nächsten. Und so euch diese Zeichen mangeln, seid ihr nicht von Liebe erfüllt und müsset also emsig arbeiten an euch. Dazu müsset ihr aber selbst eure Schwächen und Fehler erkennen als solche. Und dies erfordert ernste Kritik, ernstes Besinnen und Richtigstellung des Verhältnisses zu mir und zu den Mitmenschen. Mich müsset ihr als Vater anerkennen, jeden Menschen aber als Bruder, weil ihr alle Kinder eines Vaters seid. Und ihr Kinder sollet einander lieben. Dann werdet ihr mein Wohlgefallen erringen, denn dann kann ich selbst bei euch, meinen Kindern, weilen. Jede Untugend aber verwehret mir dies, und nur zu eurem Nachteil. Denn ohne mich und meine Gegenwart bleibet ihr schwach und unvollkommen und könnet euer Ziel auf Erden nicht erreichen. Euer Ziel ist Vollkommenheit, Wandel zur Liebe. Wandel eures Wesens zum Urzustand, den ihr freiwillig verlassen habt. Denn nur der Urzustand ist beglückend. Und solange ihr von diesem entfernt seid, ist Unzulänglichkeit, Unkenntnis und Kraftlosigkeit euer Los auf Erden sowohl als auch im geistigen Reich. Ich aber will euch wieder zur Glückseligkeit führen und ermahne euch daher ständig, dass ihr dies anstrebet, dass ihr die Arbeit an der Umgestaltung eures Wesens in Angriff nehmet, dass ihr erkennen lernet, durch innere Betrachtung, wie wenig euer Denken und Handeln meinem Willen entspricht, weil ihr noch in der Eigenliebe verharret, und dass ihr euch befleißigt, diesen mangelhaften Zustand zu ändern, dass ihr die Liebe übet, wie und wo immer euch Gelegenheit dazu geboten wird. Denn nur durch die Liebe könnet ihr selig werden. Nur durch die Liebe könnet ihr eurer Fehler und Untugenden Herr werden. Und so ihr die Liebe noch nicht in euch fühlet, so bildet euch verstandesmäßig zu rechtlich denkenden Menschen. Seid sanftmütig und friedfertig, demütig und geduldig. Und suchet, dem Mitmenschen Hilfe zu bringen. Und das Gefühl der Liebe wird in euch erwachen. Es wird euch beglücken und euch anspornen zur Liebetätigkeit. Und dann ist es nicht mehr der Verstand, sondern das Herz, das euch dazu treibt. Und dann schreitet ihr zur Höhe. Und darum beobachtet euch selbst. Geht in euch und fraget euch ernstlich, ob ihr gerecht denkt und handelt, und euer Herz wird euch Antwort geben. Und ich selbst werde euch zu Hilfe kommen, so ihr diese Frage ernstlich an euch stellt. Ich werde euch Kraft geben, auszuführen, was ihr ernstlich wollet, und die Arbeit an eurer Seele wird einen günstigen Fortgang nehmen. Ihr werdet selbst Befriedigung darin finden, euch meinem Willen unterordnen und ständig zur Höhe schreiten, so wie es euer Wille ist, vollkommen zu werden. Amen.